Friedlein, komplett euch hier ganz dicht und mir und fröhlich singen wir. Juchai, ratata, juchai, ratata, mit einmal ist die Stimmung da. Juchai, ratata, juchai, ratata, das nennt sich Allotria. Juchai, ratata, das nenn ich Verlust.